ich bleibe nicht mehr hier. Hab ich doch kein Teil an dir, dass der Seele könnte taugen, dass der Seele könnte taugen. Wenn ich bleibe nicht mehr hier, hab ich doch kein Teil an dir, dass der Seele könnte taugen. Ihr matten Augen fallet sanft und selig zu. Schlummert ein, ihr matten Augen fallet sanft und selig zu. Hier muss ich das Elend bauen, aber dort, dort wie